Ja, ein Jesuit des 20. Jahrhunderts, der uns sattsam bekannt gewordene Jesuit Dur, lobt sogar seinen Ordensgenossen Del Rio, weil er sich scharf gegen die Richter wendet, die durch falsche Vorspiegelungen und Lügen die Hexen zum Geständnisse bringen wollen. Die Stellung der Jesuiten in den deutschen Hexenprozessen, Vereinsschriften der Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland, Köln 1900, Seite 44. Bis heute findet also der Jesuitismus, denn auch Durs Schrift ist durch die Ordenszensur gegangen, in der schmählichen Arglist und Lüge des Lütticher Richters und in den Ratschlägen des Jesuiten Del Rio keine Lüge und keine Unwahrhaftigkeit. Bei solcher Auffassung von Lüge nimmt es nicht Wunder, die hervorragendsten Moraltheologen des Jesuitenordens ungeheuerliche Lehren über Zweideutigkeiten aufstellen zu sehen. Der Jesuit Cardenas, Sanchez Jesuit, gibt zwei Arten von Doppelsinnigkeiten an, die er beide für vollkommen erlaubt erklärt. Erstens, wenn ich beim Gebrauch von in sich doppelsinnigen Worten sie in einem Sinne anwende, während mein Zuhörer glaubt, ich wende sie im anderen Sinne an. Ist kein genügender Grund vorhanden, die Wahrheit zu verbergen, so ist der Gebrauch einer solchen Doppelsinnigkeit zwar unerlaubt, aber keine Lüge. So zum Beispiel, wenn jemand einen Franzosen getötet hat, so kann er ohne zu lügen sagen, er habe keinen Hahn getötet, indem er dasselbe Wort in der Bedeutung von Hahn nimmt. Dahin ist auch die Doppelsinnigkeit zu rechnen, non est hic, das heißt, je nachdem man es auffasst. Er ist nicht hier und er ist nicht hier. Dass Innozenz der XI. Diesen Gebrauch der Doppelsinnigkeit nicht verdammt hat, ist gewiss. Denn er verurteilt nur die mit Mentalrestriktionen verbundene Doppelsinnigkeit, die dadurch entsteht, dass man innerlich etwas hinzufügt, bei dem aufgeführten Doppelsinnigkeiten wird aber innerlich nichts hinzugefügt, denn die verschiedenen Bedeutungen liegen in dem Wort selbst. Die zweite Art der erlaubten Doppelsinnigkeit besteht darin, dass zwar die Worte aus sich einen Doppelsinn nicht haben, dass sie aber durch die Umstände des Ortes, der Zeit, der Personen eine andere Bedeutung erhalten. So wird vom heiligen Franziskus erzählt, dass, als einst Räuber, die an ihm hervorübergekommen waren, von den Häschern gesucht wurden, er ihnen auf die Frage, ob sie vorbeigegangen seien, geantwortet habe, sie seien hier nicht hergekommen, indem er aber dabei seine Hände in die Ärmel steckte. Und das war ganz der Wahrheit gemäß geantwortet, denn durch die Ärmel waren die Räuber nicht gegangen. So hätte er auch seinen Fuß auf einen Stein stellend sagen dürfen, hier sind sie nicht durchgekommen, denn durch den Stein sind sie nicht gegangen. Eine Mentalrestriktion liegt in diesem Falle nicht vor, denn dadurch, dass der Fuß auf dem Steine steht, wird das betreffende Wort durchkommen, durchgehen auf den Stein bezogen. Hierin gehören auch jene Worte, die aus sich nur eine Bedeutung haben, die aber durch die verschiedene Art, sie zu gebrauchen, doppelsinnig sind, ohne Mentalrestriktion. So zum Beispiel das Wort Wissen, welches eigentlich die unfehlbare Kenntnis bedeutet, oft aber auch für fehlerhafte Kenntnis angewandt wird. Umgekehrt bedeutet Nichtwissen den Mangel unfehlbarer Kenntnis, wird aber häufig gebraucht für das Fehlen jedweder Kenntnis. Hat also jemand von anderen gehört, Petrus habe einen Diebstahl begangen und antwortet er, darüber befragt, ich weiß nicht, das heißt, ich habe keine unfehlbare Kenntnis davon, so lügt er nicht. Suarez und Lugo, die bedeutendsten Theologen des Jesuitenordens, führen auch folgendes Beispiel an. Wer nur ein Brot besitzt, das zu seinem Lebensunterhalt notwendig ist, antwortet der Wahrheit gemäß demjenigen, der ein Brot von ihm begehrt, ich habe keins, denn er hat wirklich keins, das er geben könnte, und in diesem Sinne ist er gefragt worden. Aus diesen verschiedenen Arten, sich der Doppelsinnigkeit zu bedienen, die wir als erlaubt vorgeführt haben, lassen sich alle Gewissensängste und Zweifel beseitigen. So kann ein ehebrecherisches Weib, wenn sie von ihrem Manne unter Androhung des Todes über den Ehebruch befragt wird, ohne Lüge und Mentalrestriktion antworten, ich habe deine Ehre nicht verletzt. Denn verletzen bedeutet eine materielle Verwundung, die der Ehre nicht beigebracht werden kann. Auch kann sie ihren Ehebruch leugnen, indem sie dies Wort in dem Sinne nimmt, in welchem es häufig in der Heiligen Schrift gebraucht wird, nämlich als Götzendienst. Wer von der Polizei über den Verbleib eines Verbrechers gefragt wird, kann die Antwort des heiligen Franziskus geben, die wir oben mitgeteilt haben. Wer vom Richter eidlich befragt wird, wie viel von einer bestimmten Ware, die ungerecht hoch verzollt ist, besitze, kann schwören, er besitze einen erheblich geringeren Teil davon, als er wirklich hat. Und auf vielfache Weise lässt sich zeigen, dass das kein Meineid ist. Erstens, wenn er schwört, er habe zum Beispiel 20 Krüge Öl, so leugnet er dadurch nicht, dass er noch mehrere habe. Zugleich sagt er die Wahrheit, da er ja 20 Krüge besitzt. Zweitens kann er schwören, dass er nicht mehr als 20 besitze, denn dem Richter gegenüber, der nur nach der Menge Öl fragt, die verzollt werden muss, sagt er damit die Wahrheit. Da nämlich nach der Voraussetzung der Zoll ungerecht hoch ist, so ist es wahr zu sagen, man habe nicht mehr, hinzudenkend, nämlich als verzollt werden muss. Der Jesuit Leimann. Zweideutigkeiten sind keine Lügen. Zweideutigkeiten sind Redeweisen mit doppeltem Sinn, von denen der Sprechende den einen, der die Wahrheit enthält, beabsichtigt und so nicht lügt, auch wenn der Angeredete die Worte im anderen falschen Sinne versteht und so getäuscht wird. Denn dann bewirkt der Sprechende die Täuschung des Angeredeten nicht, sondern lässt sie nur zu. Obwohl die Ansicht probabel ist, dass jeder promissorische Meineid eine Todsünde ist, so ist die entgegengesetzte Ansicht noch probabler. Obwohl ein doppelsinniger Eid, wenn eine gerechte Ursache vorliegt, die Wahrheit zu verbergen, kein Meineid ist, ja sogar jeder moralischen Verschuldung entbehrt, so ist er doch ohne gerechte Ursache gewissermaßen ein Meineid und unerlaubt. Drei Behauptungen sind in diesem Leitsatze enthalten.